von des Heilands Lieb und Gnad, mehr von dem Heils- und Liebesrat, mehr von dem Wesen meines Herrn, mehr von dem Heiland höchst ich gern, mehr von dem Heiland, mehr von dem Heiland, mehr von der Liebe meines Herrn, mehr von dem von der Gnade treuem Wort, mehr von der Liebe hellem Stern, mehr von dem Heiland höchst ich gern, mehr von dem Heiland, mehr von dem von dem sel'gen Vaterland, heimwärts zu gehen an Jesu Hand, immer zu folgen treu dem Herrn, mehr von dem Heiland wüsst ich gern, mehr von dem Heiland. Mehr von dem Heiland.